aufgenommen Anfang der 1970er Jahre in Salzburg in einer Bearbeitung und Regie von Klaus Gmeiner. Kann Oswald uns hier hören? Wenn die Tür geschlossen ist, nicht. Er ist ja auch ausgegangen. Ich bin noch wie vor den Kopf geschlagen. Ich begreife nicht, wie ich auch nur einen Bissen von dem guten Essen hinunterbringen konnte. Ich auch nicht. Was ist da zu tun? In meiner Seele, ich weiß es nicht. Solchen Situationen bin ich so gar nicht gewachsen. Aus dem Haus muss sie und das sofort, ist doch sonnenklar. Selbstverständlich. Aber wohin? Wohin? Natürlich nach Haus, zu ihrem Vater. Zu wem? Zu ihr. Ach, lieber Gott. Ist das nur möglich? Am Ende irren Sie sich doch. Ich irre mich leider nicht. Das Mädchen wurde damals sofort entlassen. Sie bekam Geld, um zu schweigen. Für das Übrige sorgte sie selbst, als sie in die Stadt kam. Sie erneuerte eine alte Bekanntschaft mit dem Tischler Engstrand, ließ vermutlich auch durchblicken, wie viel Geld sie habe, und redete ihm dann etwas ein von einem Ausländer oder so. Und dann wurden sie und Engstrand Hals über Kopf getraut. Ja, ich entsinne mich noch deutlich, wie Engstrand kam, um die Trauung zu bestellen. Er war total gebrochen und klagte sich gar bitterlich wegen des Leichtsinns an, dessen er und seine Braut sich schuldig gemacht haben. Aber er musste doch die Schuld auf sich nehmen. So eine Unaufrichtigkeit. Das hätte ich von Jakob Engstrand nie und nimmer gedacht. Wie viel Geld hatte das Mädchen? 300 Taler. Für lumpige 300 Taler sich mit einem gefallenen Mädchen trauen zu lassen. Und was sagen Sie dann von mir? Ich ließ mich mit einem gefallenen Mann trauen. Was sagen Sie da? Ein gefallener Mann? Das ist doch nur ein Preisunterschied. Lumpige 300 Taler und ein ganzes Vermögen. Wie können Sie das vergleichen? Ich hätte kein Geheimnis aus Alwings Lebenswandel machen sollen. Wäre ich, wie ich sein sollte, so würde ich Oswald alles erzählen. Haarklein alles. Ich bin empört über Sie, Frau Alwin. Haben Sie vergessen, dass ein Kind Vater und Mutter achten und lieben soll? Fragen wir lieber, muss Oswald den Kammerherrn Alwin achten und lieben? Das Mutterherz sollte Ihnen verbieten, die Ideale Ihres Sohnes zu zerstören. Und die Wahrheit? Und die Ideale? Ach, Ideale, Ideale. Verachten Sie die Ideale nicht? Oswald hat leider nicht viele Ideale. Aber ich habe bemerkt, dass er seinen Vater wie ein Ideal betrachtet. Ja, haben Sie recht. Sie haben eine glückliche Illusion in Ihrem Sohn befestigt, Frau Alving, und das dürfen Sie wahrlich nicht gering anschlagen. Wer weiß, ob das so gut war. Von einem Verhältnis mit Regine will ich aber nichts wissen. Na, was meinen Sie? Wenn ich nicht so gottsjämmerlich feige wäre, so würde ich zu ihm sagen, heirate sie oder richtet euch ein, wie ihr wollt, aber nur keinen Betrug. Das wäre ja unerhört. Sie sagen unerhört, Pastor Manders. Glauben Sie nicht, dass es Ehepaare hier in der Umgebung gibt, die genauso nah verwandt sind? Ich verstehe Sie nicht. Ja, Sie verstehen mich ganz gut. Na ja, leider ist das Familienleben nicht immer so rein, wie es sein sollte. Aber Sie, eine Mutter, wollen erlauben, dass Ihr Sohn... Aber ich will ja gar nicht. Ich würde ja gar nicht damit einverstanden sein können, das sage ich doch gerade. Weil Sie feige sind, wie Sie sich ausdrücken. Wenn Sie nun aber nicht feige wären, eine so empörende Verbindung... Mir entstammen doch alle solche Art Verbindungen. Und wer hat es denn so auf der Welt eingerichtet, Herr Pastor? Solche Fragen erörtere ich nicht mit Ihnen, Frau Alwin. Dazu haben Sie ganz und gar nicht die rechte Überlegung. Aber dass Sie sich unterfangen zu sagen, es wäre feige von Ihnen... Verstehen Sie mich doch. Ich bin feige und unsicher, weil etwas in mir steckt, das ich nicht loswerden kann. Nicht nur das, was wir von Vater und Mutter geerbt haben, geht in uns um. Es sind alle möglichen alten, toten Ansichten und allerhand alter, toter Glaube und so weiter. Es lebt nicht in uns, es sitzt uns trotzdem im Blut. Und wir können es nicht loswerden. Aha. Da hätten wir also das Ergebnis Ihrer Lektüre, oh, diese abscheulichen, freidenkerischen Schriften. Sie irren, lieber Pastor. Sie selbst sind es gewesen, der mich zum Denken gereizt hat. Ich? Und dafür sollen Sie bedankt und gepriesen werden. Als Sie mich in das hineintrieben, was Sie Pflicht und Schuldigkeit nannten und wogegen sich meine ganze Seele auflehnte. Damals machte ich mich daran, Ihre Lehren in den Nähten zu prüfen. Nur an einem einzigen Knoten wollte ich zupfen. Als ich den aber aufhatte, da gab die ganze Geschichte nach. Und da merkte ich, dass es nur Maschinenart war. Sollte dies der Gewinn aus dem schwersten Kampf meines Lebens sein? Nein, nein, nein. Es war der größte Sieg meines Lebens, Helene. Der Sieg über mich selbst. Es war ein Verbrechen an uns beiden. Dass ich Ihnen gebot, Frau, gehen Sie heim zu Ihrem rechtmäßigen Gatten. Als Sie in Ihrer Verirrung zu mir kamen und riefen, hier bin ich, nimm mich. War das ein Verbrechen? Ja, das ist meine Meinung. Wir verstehen einander nicht. Wenigstens jetzt nicht. Helene. Ach, man kommt sich selbst so leicht aus dem Gedächtnis. Ich nicht. Ich bin derselbe, der ich immer war. Ja, ja, ja, ja. Sprechen wir nicht mehr von alten Zeiten. Sie sitzen jetzt in Ämtern und Verwaltungen und ich laufe hier herum und kämpfe mit Gespenstern. Innerlich wie äußerlich, mit Sichtbaren und Unsichtbaren. Das Schauspieler-Ehepaar Paula Wesseli und Attila Hörbiger spielte 1961 gemeinsam im Hörspiel Aschenglut von Samuel Beckett. Regisseur war Axel Corti. Wer war denn eben bei dir, bevor du zu mir gesprochen hast? Ich habe versucht, bei meinem Vater zu sein. Oh, dem steht nichts im Wege. Ich meine, ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, bei mir zu sein. Ich finde dich heute noch etwas schroffer als gewöhnlich, Ada. Ich fragte ihn, ob er dich je gekannt hätte. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Na und? Er antwortet nicht mehr. Ich nehme an, dass du ihn zugrunde gerichtet hast. Du hast ihn lebend zugrunde gerichtet. Und nun richtest du ihn tot zugrunde. Die Zeit kommt, da man überhaupt nicht mehr mit dir sprechen kann. Die Zeit wird kommen, da gar niemand mehr mit dir sprechen will. Nicht einmal ganz Fremde. Du wirst mit deiner Stimme ganz allein sein. Es wird in der Welt keine andere Stimme geben als deine. Hörst du mich? Ich kann mich nicht erinnern, ob er dich kannte. Du weißt, dass er mich kannte. Nein, Ada, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich habe fast alles vergessen, was mit dir zusammenhängt. Du warst nicht da. Nur deine Mutter und deine Schwester. Ich war gekommen, um dich abzuholen, wie verabredet. Wir wollten zusammen baden gehen und... Ja, nur zu. Warum müssen die Leute immer mitten in dem, was sie gerade sagen, aufhören? Keiner von ihnen wusste, wo du warst. Dein Bett war unbenützt geblieben. Sie schrien sich alle gegenseitig an. Deine Schwester sagte, dass sie sich von den Klippen stürzen wollte. Schließlich stand dein Vater auf, ging hinaus und knallte die Tür zu. Ich ging kurz danach weg und kam auf der Straße an ihm vorbei. Er sah mich nicht, er saß auf dem Felsen und schaute hinaus auf die See. Ich habe seine Haltung nie vergessen. Und dabei war sie gar nicht ungewöhnlich. Du hattest sie bisweilen. Vielleicht nur die Starrheit, als ob er versteinert wäre. Ich konnte es nie fassen. Nur weiter, mach doch weiter, Ada. Jede Silbe ist eine gewonnene Sekunde. Das ist alles, fürchte ich. Fahr nur fort mit deinem Vater oder deinen Geschichten oder was du auch immer machtest. Kümmere dich nicht mehr um mich. Ich kann nicht. Ich kann es nicht mehr. Du hast es noch gekonnt, eben, bevor du zu mir gesprochen hast. Ich kann es jetzt nicht mehr! Josef Meinrad gehörte dem Burgtheater 3 Jahrzehnte lang an. Vor allem für seine Darstellung von Nestroy- und Raimund-Charakteren wurde der Volksschauspieler geschätzt. Hier als Fetzentandler Damian Stutzel in Nestroys Zu ebener Erde und Erster Stock in einer Aufnahme von 1957, Regie Erich Schwander. Also gar kein Zweifel, der Musiadöf, der wird mich brillant soutenieren. Das ist jetzt schon eine starke Gnade von mir, wenn ich Wort halte und das Saalerl heirat. Naja, also na, anschmieren tue ich es nicht. Na, ich bin ihre erste Lieb und das muss ein Tandler zu schätzen wissen, wenn er was Neues kriegt. Ja, aber dem ungeachtet, aber regen sich Gefühle in meinem Busen. Mein Blut macht Wallungen gegen den ersten Stock. Oh Gott, wenn da diese Pfanne das Stubmarl da oben erobern könnte.

Ist unsere Verhaftung sicher? Keine Möglichkeit, ihr zu entgehen. Gut. Also, unser letzter Abend. Ich fühle mich erleichtert. Keine Entschlüsse mehr zu fassen, keine Kämpfe mehr zu bestehen. Man braucht nun nichts mehr zu wollen. Man braucht sich nur mehr den Ereignissen hinzugeben, die für uns wollen. Mein Lieber, mein Guter, du hast dich für mich opfern wollen, als wäre es ganz natürlich. Es ist doch kein Opfer, wenn man das Glück eines Menschen will, den man liebt. Jetzt bin ich glücklich. Willst du mich trösten? Nein, ich spreche die Wahrheit. Ich habe meinen Kummer auf dem anderen Ufer zurückgelassen, von dem wir kommen. Und zugleich entfernt sich die Hölle der Menschen mit ihren Leidenschaften und ihren Torheiten. Ja, unser Valet war dieser Hölle noch nicht überdrüssig. Armer Junge. Glaubst du, dass seine Flucht gelingt? Ich hoffe es. Welches Glück. Es wird ihn treffen, wenn er von unserem Schicksal erfährt. Ja, aber das Leben wird stärker sein. Ja, ich glaube auch. Erinnerst du dich, Sophie, an unsere langen Abende in diesem Zimmer? Wenn du mir bei der Arbeit zusahst? Ich sah dich träumen. Wir träumten beide. Denn alles, unsere Gedanken, unsere Arbeit, unser Wissen, unsere Liebe, alles ist Traum. Und abwechselnd zeigten wir uns unsere Träume. Und oft, wenn ich unsicher war, nahm ich zu deinem klaren Geist meine Zuflucht. Ich erinnere mich jeder Einzelheit seit dem ersten Abend, da ich als junge Frau dieses alte Haus betrat. Es war nach unserer Hochzeit. Und obwohl du schon berühmt warst, hattest du Furcht vor mir. Denn ich war jung und du warst es nicht mehr. Dann blieben wir allein. Du kamst zu mir und sagtest mir ganz leise: Verzeih, dass ich dich liebe. Ja. Hast du es mir verziehen? Mein Herz war voll von Dankbarkeit. Verzeih mir du, dass ich sie vergaß. Auch ich hatte meine Verpflichtung zum Mut und zur Aufrichtigkeit vergessen, liebe Sophie. Wir hatten uns beide in dem Wirrsal der gemarterten Welt verloren. Da hörst du, auf der menschenleeren Straße die Schritte. All unsere enttäuschten Hoffnungen, alle diese vergeblichen Arbeiten, alles, was mit uns stirbt. Sie steigen die Treppe rauf. Wenn wir doch wenigstens ein Kind zurückließen. Wozu? Wozu wurde uns das Leben gegeben? Vielleicht, um es zu überwinden. Die deutsche Schauspielerin Sonja Sutter gehörte dem Burgtheater 40 Jahre lang an. Sie hat in dieser Zeit auch in zahlreichen Hörspielen im Salzburger und Wiener Studio mitgewirkt. In Jean Anouilhs Antigone aus dem Jahr 1969 führte der Schauspieler und Burgtheaterdirektor Paul Hoffmann im Salzburger Studio Regie. Er ist neben Sonja Sutter als Antigone auch in der Rolle des Kreon zu hören. Ich will wissen, was ich tun muss, um glücklich zu werden. Jetzt will ich es wissen. Denn ich habe nicht lange Zeit, mich zu entscheiden. Du sagst, das Leben sei schön. Ich möchte jetzt wissen, wie ich es anstellen muss. Liebst du Hämon? Ja, ich liebe Hämon. Ich liebe einen Hämon, der jung und stark ist. Einen Hämon, der anspruchsvoll und treu ist, wie ich. Aber ich liebe ihn nicht nach euren Begriffen von Leben und vom Glück. Wenn er nicht mehr erbleichen darf, wenn ich erbleiche. Wenn er mich nicht tot glaubt, wenn ich nur 5 Minuten zu spät komme. Wenn er mich nicht mehr hasst und sich allein fühlt, wenn ich lache, ohne dass er weiß, warum. Wenn er für mich der Herr Hämon wird und wenn auch er das Ja sagen lernen muss. Nein, dann liebe ich ihn nicht mehr. Du weißt ja nicht, was du sagst. Sei doch still. Oh doch, ich weiß es sehr gut. Aber du verstehst mich nicht mehr. Ich bin zu weit von dir weg. Meine Stimme spricht aus einer Welt, die dir mit deinen Sorgenfalten, deiner Weisheit und deinem dicken Bauch für immer verschlossen ist. Bist du jetzt endlich still? Schlag mich doch. Komm, schlag zu, Kreon. Schlag mich. Denn du weißt, dass ich recht habe. Nur zu gut weißt du, dass ich recht habe. Aber zugeben wirst du es nie. Denn jetzt verteidigst du dein Glück wie ein Hund seinen Knochen. Und damit das deine, du Dummkopf. Ihr seid mir alle widerlich mit eurem Glück und eurer Lebensauffassung. Gemein seid ihr. Wie Hunde, die geifernd ablecken, was sie auf ihrem Weg finden. Ein bescheidenes Alltagsglück. Und nur nicht zu anspruchsvoll sein. Ich will alles, sofort und vollkommen, oder ich will nichts. Ich kann nicht bescheiden sein und mich mit einem kleinen Stückchen begnügen, das man mir gibt, weil ich so brav war. Ich will die Gewissheit haben, dass es so schön wird, wie meine Kindheit war. Oder ich will lieber sterben. Ja, komm, fang nur so an wie dein Vater. Ja, wie mein Vater. Wir gehören zu den Menschen, die jeder Frage auf den Grund gehen, bis kein Fünkchen falscher Hoffnung mehr bleibt. Wir treten die Hoffnung mit Füßen, wo immer sie auftaucht. Eure niedrige, weibische Hoffnung. Hab nur Geduld, Kreon. Sie sind zäh, deine niedrigen Hoffnungen, aber sie werden dir doch nichts nützen. Ich brauche euch alle nur anzusehen mit euren armseligen Köpfen, ihr Glückskandidaten. Ihr seid hässlich, selbst die Schönsten unter euch. Ihr habt alle etwas Gemeines in den Augen und um die Mundwinkel. Und Köpfe wie die feisten Köche. Ich befehle dir zu schweigen, verstehst du? Du befiehlst mir, Koch? Rufe deine Wächter! Ein weiterer Partner von Sonja Sutter war Klaus-Jürgen Wussow. Die beiden sind in einer Funkbearbeitung von Pedro Calderón de la Barcas Versdrama »Das Leben, ein Traum« zu hören, bei der Klaus Gmeiner Regie geführt hat. Was denn soll ich nur beginnen? In so schrecklicher Verwirrung. Seit dem ersten Unglücksfalle naht kein Zufall, kein Ereignis, das ich nicht als Leid enthülle. Und ein Unglück folgt dem anderen als ein Erbe seiner selbst. Was, wenn ich Astolfe erblicke, wie kann ich mich da verstellen? Mag auch Stimme, Zunge, Auge sich zur Heuchelei entschließen, wird da nicht die Seele sagen, dass sie lügen? Was beginne ich? Hier, o Herrin, ist das Bild. O Himmel, ist es ein Trugbild? Was befremdet eure Hoheit? Rosaura, dich zu hören, dich zu sehen. Ich? Rosaura? Eure Hoheit gibt sich einer Täuschung hin, wenn sie mich für eine andere ansieht. Denn ich bin Astrea, bin zu niedrig für das Glück, euch Verwirrung einzutragen. Kommt zu Ende mit der Täuschung. Ich begreife euch nicht, Hoheit, und kann euch nicht Antwort geben. Ich vermag nur zu berichten, dass Estrella mir befahl, euer Kommen zu erwarten. Und von ihr euch auszurichten, dass ihr mir ein Bildnis gebt, um es ihr zu überbringen. Die Prinzessin will es so. Und selbst in geringen Dingen werde ich ihr Folge leisten. Mag es gleich mir Leiden schaffen. Magst du auch dich mehr bemühen, schlecht gelingt dir, o Rosaura, die Verstellung? Dass ich auf das Bildnis warte, sage ich. Da du gewillt bist, deine Täuschung fortzuführen, will ich täuschend dir Bescheid tun. Sag Astrea, der Infantin, dass es mir, der ich sie ehre, wenig höflich scheinen muss, ihr ein Bildnis nur zu senden. Darum als der Ehrfurchtzeichen sende ich das Original. Und du sollst es zu ihr bringen. Denn es ist ja stets bei dir, weil du selbst dich bei dir führest. Ich kam wegen eines Bildes. Mag ich auch das Urbild bringen, das mehr wert ist? Trifft mich dennoch Schmach und Kränkung. Eure Hoheit, gebe mir das Bild. Wie willst du es mit dir nehmen, wenn ich es selbst nicht übergebe? So! Halt! Vergebens! Lass los, du Undankbarer! In den Händen anderer Frauen soll man nie dies Bildnis sehen. Wild bist du. Und du treulos! Lass es gut sein, oh mein Mädchen. Ich, dein Mädchen? Das lügst du, Frevler! Der Schauspieler, Regisseur und Rezitator Gerd Westphal nahm im Hörspiel unterschiedliche Funktionen ein. Oft als Erzähler, aber auch als Bearbeiter und Regisseur. In »Der Kampf mit dem Engel« von Ferdinand Bruckner ist er 1957 in einer Koproduktion an der Seite von Käthe Dorsch zu hören. »Verdirb sie, Freddy, bevor sie alles mir verdirbt. Verdirb sie ihm vor seinen Augen. Sie steht uns jetzt im Weg. Sie kann gefährlich werden. Sie wäre überhaupt sein Unglück.« »Du glühst in der Erwartung des geliebten Sohnes. Der zwar kein Sohn ist, doch umso mehr geliebt. Wie könnte es anders sein, da er so kindlich an dir hängt? Ein Sohn, der eine Mutter braucht, wird sie wo immer finden. Er fand sie auch sofort in dir. Schon um Robertas wegen nichts anderes in dir zu finden. Was aber wird er tun, wenn eines Tages keine Mutter da ist, um ihn zu beschützen? Denk daran. Vielleicht denkst du die ganze Zeit daran. Auch ich mache mir um ihn Sorgen. Man ist ja nicht umsonst ein Bruder. Ein leiblicher sogar. Zum Unterschied von dir, die es sich nicht verzeihen kann, dass sie zwar niemals eine Mutter, doch umso öfter leiblich. Ach, lass das jetzt, Freddy. Ja, deine legendären Zeiten. Viele Nächte saß ich im Parkett, mir meine zukünftige Mutter anzusehen. Dass du dich noch am Vorabend der Trauung auf den Brettern produziertest, damit die Welt ja sieht, wie wenig du dir aus uns machst. Es war zu skandalös, als dass ich nicht dabei hätte sein wollen. Mein kleiner Bruder aber leugnet die Realität und wäre sie so handgreiflich wie deine Form in dem Trikot. Er wollte dich erst kennenlernen, nachdem du seine Mutter wurdest. So einer ist das. Da solltest du dir nicht so große Sorgen um ihn machen, dass eine ganze Transaktion dir durch den Kopf geht. Rechne nach, was du schon jetzt an mir verdienst. Gewiss. Wie steht's mit einem zarten Vorschuss darauf? Erst wenn das Geschäft beendet ist. Aha. Soll ich's beenden? Mich mit dem jetzigen Gewinn bescheiden? Ach, wenn du nur aufhören würdest, wie dein Vater dir die Lippen feucht zu machen, sobald eine Erpressung dir gelingt. Ich schmecke gern das Machtgefühl. Wie viel? Ein kleiner Scheck mit einer großen Ziffer. Zum Unterschied von meinem Bruder, ich geb's zu, fehlt mir der Sinn fürs Gute. Ich finde es zu kostspielig. Der Gute muss dafür bezahlen, dass er schenkt, während der Böse noch dafür belohnt wird, dass er nimmt. Kümmere dich um Roberta. Ich werde mich auch noch um Gallen kümmern müssen. Gerade kam er mit dem Bänder von der Polizei zurück. Die Anzeige sei zwar erstattet, doch nach seiner Ansicht Gallens habe es sich um einen dummen Streich gehandelt. Er wiederholte mir verdächtig oft, er könne jetzt nur mehr die Wahrheit sagen. Der Augenblick sei da, so ähnlich, dass er sich vorbereiten müsse. Ich klopfe ihm auf die Schultern. Die Wahrheit, selbstverständlich, lieber Gallen. Wer will denn, dass Sie etwas anderes sagen? Oder willst du es vielleicht? 40.000. Oh, du bist sparsam. Ein mütterlicher Zug an dir. Hier. Man dankt. Gerd Westphal war auch der Erzähler in dem legendären Hörspiel Bertha Garlan. Der deutsche Filmregisseur Max Ophüls hatte nach Goethes Novelle eine Vorlage von Arthur Schnitzler für das Hörspiel bearbeitet. Frau Bertha Garlan, Roman einer Klavierlehrerin. Und mit seiner Bertha Garlan hat Ophüls 1956 die Ästhetik der Radiokunst wesentlich beeinflusst und mitgeprägt. Erzählung, Dialoge und der Soundtrack aus Geräuschen und die Musik seiner legendären Inszenierung sind so miteinander verwoben, dass der Eindruck eines akustischen Films entsteht. Und wie der Zug so dahinfuhr, lehnte Bertha sich zurück. Sie fühlte sich recht müde von dem vielen Herumgehen. Und sie schloss die Augen. Wie eine Fremde war sie in dieser Stadt herumgeirrt. Wie eine Fremde, wie eine Fremde. In der sie 26 Jahre gelebt hatte. Wie eine Fremde, wie eine Fremde. Und warum hatte sie heute früh den Wagen nicht halten lassen, als sie jene Gestalt gesehen, die Ähnlichkeit mit Erwin Lindbach zu haben schien? Sie wären miteinander herumspaziert. Miteinander herumspaziert. Und hätten einander von der langen Zeit erzählt. In der langen Zeit. In der sie getrennt waren, ohne voneinander zu wissen. Ohne voneinander zu wissen. Und sie wären in ein vornehmes Restaurant gegangen. Ein Restaurant mit Mozartmusik. Und alle hätten ihn natürlich gekannt und alle hätten sich darüber unterhalten, wer ich eigentlich wäre. Das neue Kleid war schon fertig. Muslinteil hier 52, Hüfte 90. Und die Kellner bedienten sie mit großer Höflichkeit, besonders ein kleiner Junge, der den Wein brachte. Aber das war eigentlich ihr Neffe Richard, der komischerweise hier Kellnerjunge geworden war, statt zu studieren. Und der Erwin Lindbach hebt den Dirigentenstab. Einen riesengroßen. Aber ich habe ja das Klavierspiel längst verlernt, Erwin.

und sie wurde von Neid gepackt auf viele Leute, die ihr sonst gar nicht beneidenswert erschienen waren. Sie beneidete Frau Dr. Martin um die Zärtlichkeit ihres Gatten, die Wirtschafterin, die von Herrn Klingemann geliebt wurde, ihre Schwägerin, weil sie schon alt, Elli, weil sie noch jung war. Sie beneidete das Dienstmädchen, das drüben auf einem Holzbalken mit einem Soldaten saß und das sie lachen hörte. Mit Schamgefühl dachte sie an die Bereitwilligkeit, mit der sie sich später einem Manne hingegeben, den sie kaum geliebt hatte. Und das Bewusstsein, dass das ganze Glück, das sie als Frau genossen, darin enthalten war, in seinen Armen zu liegen, durchschauerte sie das erste Mal in seinem ganzen Jammer. Ein österreichischer Schauspieler, der von den 1950er bis in die 70er Jahre auch im Hörfunk wirkte und durch seine herausragende Sprechkultur unvergessen bleibt, ist Ernst Meister. Er ist in Ödön von Horváths Roman »Jugend ohne Gott« aus dem Jahr 1967 als Lehrer zu hören. Bearbeitung und Regie stammen von Ernst Wolfram Mabo. Glück kann man immer brauchen. Und gesund bin ich auch, Gottlob, ich klopfe auf Holz. Aber zufrieden? Nein, zufrieden bin ich eigentlich nicht. Doch das ist ja schließlich niemand. Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht. 26 blaue Hefte liegen neben mir. 26 Buben, so um das 14. Jahr herum, hatten gestern in der Geographiestunde einen Aufsatz zu schreiben. Tja, und morgen unterrichte ich Geschichte, dann Geographie. Das von der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene Thema der Aufsätze lautet: Warum müssen wir Kolonien haben? Ja, warum? Nun, lasset uns hören, was die Buben da geschrieben haben. Der erste Schüler beginnt mit einem B. Er heißt Bauer, mit dem Vornamen Franz. In dieser Klasse gibt's keinen, der mit A beginnt. Dafür haben wir gleich 5 mit B, eine Seltenheit. So viele Bs bei insgesamt 26 Schülern. Aber 2 Bs sind Zwillinge, daher das Ungewöhnliche. Nun, Franz Bauer, warum brauchen wir Kolonien? Wir brauchen die Kolonien, weil wir zahlreiche Rohstoffe benötigen. Denn ohne Rohstoffe könnten wir unsere hochstehende Industrie nicht ihrem innersten Wesen und Werte nach beschäftigen, was zur unleidlichen Folge hätte, dass der heimische Arbeitsmann wieder arbeitslos werden würde. Sehr richtig, lieber Bauer. Es dreht sich zwar nicht um die Arbeiter. Sondern, Bauer? Es dreht sich vielmehr um das Volksganze. Denn auch der Arbeiter gehört letzten Endes auch zum Volk. Das ist ohne Zweifel letzten Endes eine großartige Entdeckung. Wie häufig in unserer Zeit uralte Weisheiten als erstmalig formulierte Schlagworte serviert werden. Oder war das immer schon so? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich nur, dass ich wieder einmal 26 Aufsätze durchlesen muss. Korrigiere rasch, du willst noch ins Kino. Was schreibt denn da der N? Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul. Zu dumm, also das streiche ich durch. Aufgepasst. Habe ich denn diesen Satz über die Neger in letzter Zeit nicht schon einmal gehört? Wo denn nur? Richtig. Aus dem Lautsprecher im Restaurant. Er hat mir fast den Appetit verdorben. Ich lasse den Satz also stehen, denn was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen. Und während ich weiterlese, höre ich immer das Radio. Es lispelt, es heult, es bellt, es girrt, es droht. Und die Zeitungen drucken es nach. Und die Kindlein, sie schreiben es ab. Mit der Tragikomödie »Das weite Land« von Arthur Schnitzler, oft gespielt und auch für das Hörspiel, seit 1947 mehrfach produziert, aber nicht immer erhalten geblieben, beenden wir unsere Reise. Die Ausschnitte stammen aus der von Hans Krendlesberger 1974 inszenierten Fassung von »Das weite Land«. Ja, es war ganz gut, dass du nicht hineingefahren bist, Genia. Die Reden und das Wetter dazu. Übrigens, wie man den Sarg in die Erde gesenkt hat, ist plötzlich die Sonne hervorgekommen. Geh, lass mir doch die Karte von Percy anschauen. In 4 Wochen ist er da. Ja, Also die beste griechische Aufgabe, na, auch nicht schlecht. Was du da früher von Amerika gesagt hast, ist das dein Ernst? Natürlich. Hättest du keine Lust, Genia? Erinnerst du dich nicht, wie uns der arme Korsakow von seiner Tournee durch Kalifornien erzählt hat? Es muss schon prachtvoll sein. Nein, eine andere Idee hätte ich. Und zwar? Während du drüben bist, möchte ich in England bleiben, beim Percy. Na, wie kommst du denn so plötzlich auf diese Idee? Na, gar nicht so plötzlich. Ich habe erst neulich mit dir davon gesprochen. Und da du doch entschlossen scheinst, ihn noch ein paar Jahre drüben zu lassen. Natürlich, du siehst ja, wie famos er sich da drüben entwickelt. Du, Genia, man könnte beinahe den Eindruck gewinnen, als wenn es dir nicht so sehr darauf ankäme, einige Zeit bei deinem Sohn zu verbringen, als von ihr abzufahren. Sehr vermissen wirst du mich ja wohl nicht, denke ich. Was ist denn? Nichts. Du, Genia, sag einmal. Solltest du vielleicht doch wissen, warum sich der Korsakow erschossen hat? Was soll diese Frage? Du weißt, ich bin nicht weniger erstaunt gewesen als du. Man hatte allerdings den Eindruck, also... Dann sag, warum willst du denn fort von mir? So, von heute auf morgen. Ich will nicht fort von dir zum Percy, will ich. Und nicht von heute auf morgen, sondern im Herbst. Ja, sonst wäre es wohl zu auffallend. Was wäre auffallend? Sieht ja beinahe aus wie eine Flucht. Flucht vor dir? Wir sind ja weit genug voneinander, auch hier. Ist er tot und begraben, der Herr Alexei Korsakow? Was willst du denn immer von ruhig, ihm? Mein Kind, nur ruhig. Ich will damit nur sagen, wenn ich auch ein Ehemann bin, Gene, ich bin ja kein Trottel. Also, was ist gewesen zwischen euch? Ich schau dich nur an. Ja, das merke ich. Aber du wirst zugeben, eine Antwort ist das nicht. Es muss ja nichts Wirkliches vorgefallen sein zwischen dir und dem Korsakow. Es war vielleicht nur ein Flirt, ja. Denn wenn es etwas anderes gewesen wäre, dann hätte er sich ja nicht zu erschießen brauchen. Außer, es ist doch mehr gewesen. Und du hast ihn in Gnaden entlassen. Eine Eifersuchtsszene, aber... Du solltest wirklich was für deine Nerven tun, Friedrich. Ich weiß nicht, ich kann ja nichts dafür, dass es zwischen dir und der Adele Natter zu Ende ist und dass noch keine Nachfolgerin da zu sein scheint. Ah, du bist ja sehr gut informiert. Na, ich will vorläufig nicht untersuchen, woher dir diese Wissenschaft kommt. Übrigens kann ich wirklich nichts dafür, dass du mich nie direkt um was gefragt hast. Ich hätte dir nichts abgeleugnet. Also, gib endlich eine Antwort. Früher gebe ich ja doch keine Ruhe. Kannst auch lügen, aber antworten musst du. Ich werde schon wissen, ob es wahr ist. Er war nicht mein Geliebter. Er war leider nicht mein Geliebter. Ist er das genug? Ja, das ist mir genug. Denn jetzt weiß ich, dass es war. Du hast dich nämlich selbst verraten. Leider war er es nicht, hast du gesagt. Und da du ihn geliebt hast, warst du natürlich seine Geliebte. Was hätte dich daran hindern sollen? Und da du jetzt Schluss gemacht hast, hat er sich eben umgebracht. Sehr einfach. In dieser Hörspielfassung aus dem Studio Wien waren Walter Reier als Friedrich Hofreiter und Aglaia Schmidt als seine Frau Genia zu hören. Sie glauben es, Otto. Diese unsinnige Duellfabel? Was fällt Ihnen ein? Aber dass diese Fabel vielleicht nicht ohne Grund entstanden ist, mit einem Wort... Dass ich auch Korsakows Geliebte war? Nein, ich glaube es nicht. Warum sollten Sie es nicht glauben? Weil ich es leugne? Das ist kein Gegenbeweis. Ich an Ihrer Stelle, ich würde es glauben. Ich glaube es nicht, Genia. Ich schwöre Ihnen, dass ich es nicht glaube. Aber wozu reden wir darüber? Bitte bleiben Sie, bitte. Wer weiß, ob sich noch ein ungestörter Augenblick findet. Morgen in aller Früh muss ich in die Stadt. Ich habe noch eine Menge zu tun. Abmeldung, Einkäufe. Na ja, mit dem Nachtzug fahre ich nach Pola. Morgen schon? Auf welche Art darf ich Ihnen Nachrichten zukommen lassen? Sie können mir ruhig schreiben. Meine Briefe werden nicht geöffnet. Wenn Sie besonders vorsichtig sein wollen, dann schreiben Sie mir eben so, wie Sie jetzt zu mir reden. Wie einer guten Freundin. Nein, das ist zu viel verlangt. Das kann ich nicht durchhalten. Es gäbe noch eins. Nicht schreiben. Aber Genia... Wäre es nicht das Klügste? Man sieht sich ja doch nie wieder. In 2 Jahren bin ich wieder da. In 2 Jahren? Ich könnte auch früher da sein. Viel früher. Es gibt ja andere Möglichkeiten für mich. Du weißt es. Ich müsste gar nicht fortgehen. Du musst. Vielmehr, du sollst. Wie soll ich leben ohne dich? Du wirst es können. Es war schön. Lassen wir es daran genug sein. Glück auf die Reise, Otto. Und Glück fürs weitere Leben. Im zweiten Ausschnitt hörten Sie Aglaia Schmidt in einer Szene mit Peter Fröhlich als Fähnrich Otto von Aigner. In der kommenden Woche bringen wir im Hörspielmagazin den 2. Teil dieser Serie. Sie werden Luise Martini, Helmut Lohner, Julia Gschnitzer, Walter Schmiedinger, Gerd Voss und viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler in ausgewählten Hörspielausschnitten hören. Noch ein Hinweis. Am 2. November wird es im Ö1-Hörspiel ein Wiederhören mit Peter Matic in seiner letzten Hörspielrolle geben. Er war 2019 der Erzähler in Robert Seethalers Ein ganzes Leben. Und Ende November wird Otto Schenk in einer Produktion aus dem Jahr 1954 als Büchners Woyzeck zu hören sein. Gestaltung der heutigen Sendung: Stefanie Zusner. Tonmeister im Studio war Fritz Trondl. Präsentation: Ursula Scheidle. Details zu den präsentierten Ausschnitten finden Sie online auf der Ö1-Seite.